meine Hand, ich zeig dir was. Die Sonne geht fast unter, wenn sie wach wird, sagst du hi, denn wir sind immer noch munter. Navi, lass zu Hause und ich zeig dir, wie man treiben kann. Und ehe du dich versiehst, kommen wir in unbekannten Weiten an. Sehen Dinge, die wir nie sahen, können surfen und auch Skifahren. Wir können feiern unter Strobo oder Wein zu Liebesliedern. Wir brauchen keine Bude, ratzen im Royal Inn, zocken Poker und gehen nach einer Stunde einfach rollen. Essen dicke Steaks, ich frag, was kostet die Welt? Sie greift nach meinen Lippen und sagt, kostet doch selbst. Morgen komm ich lächelnd, wenn ich Mama besuch. Hau die Batzen auf den Tisch und sag, heute haben wir genug. Nie wieder werd ich down sein, weil ich keine Patte habe. Nie wieder einen Chef, nie wieder abgefuckte Lage. Nie wieder fress ich Toast mit Zwiebeln über einen Monat. Und nie wieder sag ich bye bye Baby, weil ich keinen Lohn hab. Doch nichts davon hielt mich auf, ich gab mein Ziel nicht auf. Sie kommt mit dem Feuer und ich puste ihnen das Licht aus. Nichts davon hielt mich auf, ich gab mein Ziel nicht auf. Sie kommt mit dem Feuer und ich puste ihnen das Licht aus. Armut, Hass, Gewalt, aber nichts davon hält mich auf. Babe hat mich verlassen, aber nichts davon hält mich auf. Das Konto überzogen, aber nichts davon hält mich auf. Ich nehm einen Hit auf und pick drauf. Armut, Hass, Gewalt, aber nichts davon hält mich auf. Babe hat mich verlassen, aber nichts davon hält mich auf. Das Konto überzogen, aber nichts davon hält mich auf. Ich nehm einen Hit auf und pick drauf. Pick drauf, pick drauf. nur noch wir beide. Wenn alle Stricke reißen, hauen wir von hier ab. Und ich bin sicher, du bist bei mir. Egal wie lange ich bleibe, ich nehm nichts unter die Erde. Doch durch dich bin ich unsterblich. Ja, weil du mich rauskommst, immer wenn ich dran bin. Mein Gott ist der Bass, nur der Bass kann mich richten. Money That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Ausflug ins Blaue. Warum tun wir uns weh? Ich weiß, ich hab's übertrieben. Doch will nicht, dass du gehst. Du schreist mich an und ich geb dir die Schuld. Und der Nachbar von oben wird 1-1-0. Dann werden wir uns doch lieben. Warum tut es so weh? Again. Yeah, that's right. What up, what up, what up? Big G's, big G's, big G's, big G's, big G's. Gangsters, putting it down right, cause we don't allow pranksters. Gets worse, but still a brother keeps trying. Kick, kick, kick, kick, kick and strike gangsterism.